Yeah. Rebel. Mach mal den Schnur ein bisschen lauter. Okay. So ist gut. Okay. Yeah. Ihr wollt wissen, wie mein Album heißt. Ihr wollt wissen, wie mein Album heißt. Rebellismus. Scheiß mal auf alle anderen Rapper, aber Rebellismus. Das Album mit den besten Versen, Texten und Beats kriegt ihr alle Mann ab 1.6. im Mediamarkt, Müller, Saturn oder sonst wo. Im Juni alle in die Läden sputen, aber pronto. Wenn es in die Läden kommt, sofort holen gehen. Ich will bei diesem Album keine Downloader sehen. Ich hab ein Jahr geschwitzt und es ist Burner und brutal. Wer hören will, muss zahlen. Ich schwöre auf Koran. Mach mal keinen Scheiß, geh auf mein Amazon-Link. Ihr wisst doch, dass nur Rebel diesen Baba-Flow bringt. Kein Gangster-Gelaber, ich brauch auch keinen abzustechen. Soll massiv über seine Waffen rappen. Ihr hattet Geduld, danke muss ich sagen. Doch es ist jetzt soweit, wir haben lang genug gewartet. Meine Zeit ist gekommen, Rebel muss jetzt absahnen. Mit 23 wie das Album dieser Pappnasen. Ich will Brot auf den Tisch, deshalb kriegt ihr am 17.04. meine Single. Rot-blaues Licht über YouTube, unser Life is Pain Channel. Abonniert den Scheiß und seid bereit für euren Rebel. Ich bin jetzt wieder da, ob ihr es wollt oder auch nicht. Doch wer mein Album nicht kauft, dem sag ich Folgendes ins Gesicht.